Kaiserin, sie ist gestürzt! Holen Sie Dr. Seeburger erst bei der Erzherzogin und Sie helfen mir, die Kaiserin hinzulegen. Gott sei Dank, sie ist wieder bei sich. Haben Sie Schmerzen, Majestät? Nein, es geht schon wieder. Da kommt der Arzt. Was ist geschehen? Sie lag da und hat den Ringen, ohnmächtig. Es muss ihr schwindelig geworden sein. Kein Wunder, sie isst ja nichts. Lassen Sie uns allein. Der Puls. Es geht schon besser. Die Stirn ist heiß. Es fehlt mir nichts. Der Lidrand. Beinahe weiß, wenn ich mich nicht irre, und ich irre nie, ist dies die gewisse Maladie. Eine Infektion, Majestät, nicht lebensgefährlich, aber unangenehm, das, was man eine französische Krankheit nennt. Das ist infam, was fällt Ihnen ein? Was Sie da sagen, ist ganz unmöglich. Unmöglich? Warum? Auch Kaiser sind schwach. Ein Mann ist mir treu. Das ist ein Irrtum. Doch, das stimmt, hat mich mein Mann tief in den Schmutz gezogen. Das allerdings. Ich werde ihn hassen, werde ihn für immer verlassen. Noch besser, ich bringe ihn um. Tu es! Elisabeth, ich freue mich auf dich. Du! Das ist vielleicht die letzte Chance.